Es ist kurios. Die hellere Hautfarbe heutiger Europäer, auf die sich manche Kreise so viel einbilden, ist ein Signal ihres Migrationshintergrundes. Sie ist das Ergebnis des Versuchs, eine Mangelernährung zu kompensieren. Als basierend auf diesen neuen archäogenetischen Erkenntnissen 2018 in Großbritannien eine Rekonstruktion des Cheddar Man gezeigt wurde, als Zeitgenosse der Schamanen gehört er zu den ältesten Menschen Großbritanniens, die eine entsprechend dunkle Haut besaß, kommentierte Peter Nonnenmacher im Tagesspiegel ironisch, wollten sich britische Traditionalisten auf ihre Ursprünge und ihren ältesten Genpool besinnen, müssten sie möglichst vielen Menschen aus Afrika und Nahost eine Brücke ins Vereinigte Königreich schlagen. Also die Zugbrücke nach Calais herablassen. Ein eindrückliches Beispiel für den naturalistischen Fehlschluss. Für die Neigung, bestimmte historische oder auch prähistorische Zustände als ursprünglich oder gar natürlich anzusehen und deshalb anzunehmen oder zu behaupten, sie besäßen eine bindende Relevanz oder höhere Qualität für uns heute. Genauso gut könnte man Menschen nach der Kategorie einteilen, ob sie auf Milchgenuss nun mit Bauchweh und Blähungen reagieren, was nämlich auch der ursprüngliche Zustand ist, oder nicht. Johannes Krause spitzt die Absurdität solchen Denkens noch einmal zu. Schaut man in der Menschheitsgeschichte noch weiter zurück, stößt man darauf, dass auch die dunkle Haut zunächst eine Anpassung war. Denn unser Cousin, der Schimpanse, hat unter seinem schwarzen Fell eine helle Haut. Als der Mensch sein Fell abwarf, passte sich seine Hautfarbe offenbar an, um den nun unbedeckten Körper vor der Sonne zu schützen. Krauses Pointe: Hautfarbe als Begründung irgendwelcher evolutionärer Hierarchien zu verwenden, sei nichts anderes als eine Dummheit. Es sei denn, Hellhäutige wollten eine besondere genetische Verbindung zu den Schimpansen für sich reklamieren.